Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zu ja, der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo liebe Leute und hallo ihr Lieben da draußen, die Bösen grüße ich ja seit langem nicht mehr und ich liebe es, mich wieder zu holen oder zu wiederholen, wie auch immer ihr wollt. Ich glaube, das erste war nicht grammatikalisch richtig. Naja, auf jeden Fall. Kennt ihr Deutschland sucht den Superstar? Ich habe einfach Lust, darüber zu reden, denn ich gucke ja seit geraumer Zeit etwas mehr Fernsehen, ich schlafe etwas weniger, ich lese sau viel und trotzdem finde ich Zeit, um solche Sachen zu gucken, wie Ich bin ein Star, holt mich hier raus, das Dschungelcamp, liebes Deutschland, was soll der Scheiß? Naja, es gibt Leute, die das mögen, ich mag es nicht, das heißt nicht, dass es wirklich schlecht ist und wer bin ich schon, um Deutschland zu kritisieren? Egal, auf jeden Fall, ich bin in einer Kritisierlaune und da kommen wir gleich zum Deutschland sucht den Superstar und eurer, Gott, wie kann ich das jetzt ausdrücken, ohne Schimpfwörter zu benutzen? Na, ich sag einfach mal den Namen, das sollte ja genügen, mit Dieter Bohlen. Der Titan, der Leuten sagt, dass sie scheiße singen, der aber ein Mitglied von Modern Talking war und seinen größten Erfolg mit Liedern wie und sowas hatte. Also bitte, was? Ah, ich weiß es nicht. Das bringt mich einfach nur auf die Palme, wenn ich sehe, dass Leute, die Glück gehabt haben im Leben, sau viel Kohle gemacht haben, nun sich über all die anderen Leute lustig machen, die genauso wenig Talent haben wie die, aber weniger Glück. Und sowas, also diese ganzen Kommentare und sowas, das, ich mag das nicht. Keine Ahnung, wenn ich mal eine Kolumne schreiben sollte über Deutschlands Talente, dann wird Dieter Bohlen auf jeden Fall den Platz 1 einnehmen. Und zwar nicht in den Talenten, sondern im Gegenteil. Also, keine Ahnung, blonder Typ mit einem herausstreckenden Kinn, der nichts vom Musikgeschäft weiß, versucht Leute rauszubringen. Also ich meine, seht euch nur mal die Bilanzen an. Deutschland sucht den Superstar, die ganzen Superstars, wer kennt die schon? Die wir kennen, sind die Leute, die schon vorher rausgeflogen sind und die dann wirklich gute Musik gemacht haben, wie zum Beispiel dieser Junge hier. Ich glaube, den kennt ihr alle. Das Stückchen Mozzarella da auf seinem Teller und der klitzekleine Hobbyraum unten im Keller. Also, ich lasse das mal jetzt im Hintergrund laufen, denn dieser Mensch hat es wirklich geschafft. Der hat wirklich mal ein paar vernünftige Lieder herausgebracht. Hätte er mit Dieter Bohlen zusammengearbeitet, ich bin mir nicht sicher, dass dieses Resultat dabei herausgekommen wäre. Ich meine, seht euch nur die ganzen anderen Pseudo-Deutschland sucht den Superstar an. Und jetzt mal ehrlich, wie viele CDs habt ihr von denen? Ich habe keins. Aber vom Roger habe ich zwei. Gut, vielleicht ist mein Musikgeschmack komisch, vielleicht bin ich einfach nur scheiße, weil ich Dieter, keine Ahnung, hier nicht wirklich im super Licht darstelle. Vielleicht bin ich eigentlich nur ein Ausländer, der keine Ahnung von Deutschland hat. Höchstwahrscheinlich ja. Aber auf jeden Fall empfinde ich mich als jemanden, der sich nicht von diesen ganzen Medienquatsch beeinflussen lässt. Denn, keine Ahnung, wenn Deutschland sucht den Superstar wirklich Deutschland vorstellt, dann hat ja wirklich einen sauschlechten Musikgeschmack Deutschland. Entschuldigung, das zu sagen, aber ihr habt Roger rausgeschmissen und habt dafür, was weiß ich, wen gewählt. Wir kennen den nicht mal. Ich erinnere mich an keinen. Naja, vielleicht bin ich eigentlich nur seltsam oder so, ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Das ist ja ein freier Podcast. Keiner muss es sich antun. Auf jeden Fall, ich habe für dieses Album bezahlt, also nehme ich mir auch das Recht, es ein bisschen vorzustellen. Und wenn ich mal knapp 20, 30 Sekunden davon spielen lasse, mache ich mich ja nicht wirklich strafbar. Wenn ja, bitte Bescheid sagen, dann nehme ich das sofort wieder runter und entschuldige mich. Denn ich bin ja nur ein blöder Ausländer, der nicht besser weiß. Auf jeden Fall, mein Lieblingslied vom Album Artgerecht ist Seine Ruhe. Und eine Villa. Er musste schuften für die Raten und den Leasingvertrag. 16 Stunden am Tag. Nur ein Jahr danach schlich er ihr nach und fand sie bei einem anderen. Sie sagte nur, tja, du warst nie für mich da, ich bin auch nur eine Frau. Und es wird sich nicht lohnen, ihr mit Scheidung zu drohen, das würde ihm noch leid tun. Sie hätten dann bei der sonst gnadenlos auf Unterhalt klagt. Da hat er nur gesagt, nimm den Hund mit, behalt das Haus, du kriegst das Grundstück und den Benz, ich geb auf. Nimm das Kaffeeservice, die Kreditkarten auf, denn alles, was ein Mann wirklich braucht, ist seine Ruhe. Ob das stimmt oder nicht, überlassen war der Männerschaft und der Frauenschaft, denn die sollen das ja nachweisen, bestätigen oder nicht. Wie auch immer, ich verbleibe mit einem Servus aus dieser grauen Gegend hier irgendwo in dem Balkan. Euer Ruben Vagabund.